Im Forum der Wissenschaft widmen wir uns heute wieder einem neuen Gebiet, dem Datenschutz in der Medizin und seine Gefährdung. Anhand von Beispielen aus der jüngsten Vergangenheit wird der Autor der Sendung, Karl-Heinz Wenzel, nachweisen, dass der Datenschutz im medizinischen Bereich, insbesondere im Krankenhaus, nicht mehr gesichert ist. Hören Sie nun, der gläserne Patient oder der durchlöcherte Datenschutz in der Medizin. Es war am 6. Mai 1980 in Bremen. Anlässlich des feierlichen Gelöbnisses der Wehrpflichtigen der Bundeswehr im Weserstadion kam es zu Protestdemonstrationen und Zusammenstößen mit der Polizei, die nach den Erinnerungen von Rechtsanwalt Gerhard Beisch dazu führten, dass zahlreiche Verletzte behandelt werden mussten. Es sind damals Hunderte von Menschen eingeliefert worden in Krankenhäuser, soweit ich das überblicke. Und parallel hat sich sofort die Kriminalpolizei ans Werk gemacht, um Ermittlungsverfahren zu betreiben. Interessant ist nun, dass bereits am 14. Mai der Polizei Listen vorlagen von Leuten, die in Krankenhäuser eingeliefert worden sind. Und zwar sind diese Listen zustande gekommen durch Meldungen seitens der Fahrer von Rettungsfahrzeugen, etwa des Roten Kreuzes oder auch der Feuerwehr. Es ist in einem anderen Vorgang mir zur Kenntnis gekommen, dass die Kriminalpolizei Folgendes über den Vorgang vermerkt. Es war leider den Einsatzfahrzeugbesatzungen in den meisten Fällen nicht möglich, Namen und Personalien der verletzten Personen zu erfahren. Eine große Anzahl der Verletzten verweigerte die Angaben der Personalien. Andere Personalien konnten nicht erlangt werden, weil durch die Vielzahl der hilfsbedürftigen Personen Sammeltransporte mit Bussen durchgeführt werden mussten. Um Zeit zu sparen und gegebenenfalls Menschenleben retten zu können, wurde auf Personalienfeststellungen verzichtet. Diese fehlenden Personaldaten erschwerten die Aufklärung der Rechtsverletzungen, zu der die Polizei nach den Darlegungen von Oberstaatsanwalt Jan Frischmuth verpflichtet ist. Diese Ereignisse haben zu zahlreichen Ermittlungsverfahren auch gegen unbekannte Täter geführt, wobei als Delikt es ging um schweren Landfriedensbruch bis hin zum versuchten Mord. Als ein Ermittlungsmittel hat die Polizei dann ein Rundschreiben an die Bremer Krankenhäuser gerichtet, in der folgende Fragen gestellt wurden. Einmal nach den Personen, die dort in den Krankenhäusern in der Zeit vom 6.5., das war das Ereignis, ab 18 Uhr bis zum frühen Morgen zur Behandlung eingeliefert worden seien, welche Personen sich zur ambulanten Behandlung gemeldet haben, wie die Namen dieser Patienten gelautet hätten, ob die Patienten sich geweigert hätten, ihre Personalien anzugeben und ob falsche Personalien angegeben worden seien. Rechtsanwalt Beisch bemerkt hierzu, dass diese Anfragen in den Krankenanstalten erst einige Monate nach dem 6. Mai erfolgten, obwohl keine konkreten Anhaltspunkte für bestimmte Rechtsverletzungen vorlagen. Nun ist da aber interessant, dass obwohl diese Listen vorlagen, auch mit Namen, zum Teil, jedenfalls einige Namen waren ja erlangt worden, bis in den Herbst nichts geschehen ist. Und dann hat die Ermittlungsgruppe der Bremer Kriminalpolizei, die mit flächenmäßigen Ermittlungen, will ich es mal nennen, befasst war, auch diese Listen wieder vorgenommen, hat überprüft, inwiefern bereits einige der dort genannten Strafverfahren haben. Die wurden ausgeschieden und wegen der übrigen hat sie sich dann an sämtliche Krankenhäuser gewandt, um nähere Umstände zu erfahren über Art der Verletzungen. Wenn man das richtig interpretiert, und ich denke, man kann es nur in dieser Richtung sehen, gab es also zu diesem Zeitpunkt für die Kriminalpolizei nichts außer der Tatsache, dass diese Menschen vermutlich in einem Bremer Krankenhaus an diesem Abend behandelt worden waren und abtransportiert waren aus dem Bereich Weserstadion, woraus sie dann in einer weiteren Kette den Schluss ziehen wollten, weil sie dort verletzt worden sind, waren sie eventuell in Auseinandersetzungen verwickelt, könnten wir vielleicht, wenn wir sie ermitteln, Fotos von ihnen haben, in Verbindung mit anderen Hilfsmitteln sie vielleicht mit einem wirklichen Ermittlungsverfahren überziehen, denn bisher war es eigentlich nur ein Ermittlungsansatz. Es gab keinen weiteren Anhaltspunkt als die Tatsache der Verletzung. Und wenn jemand mit Polizeieinsätzen vertraut ist, wird er sicherlich nicht den allgemeinen Schluss ziehen, dass jedermann, der dort verletzt ist, auch automatisch in strafbarer Weise vorher aufgefallen ist. Das halte ich doch für etwas gewagte Hypothese, schon im Ermittlungsansatz. Wichtig ist, dass den Ärzten in den Krankenhäusern, in dem Anschreiben, auch nicht mehr mitgeteilt worden ist. Es ist also nicht gesagt worden, wir ermitteln wegen schweren Landfriedensbruchs gegen den und brauchen dazu nähere Angaben, sondern nur, wir haben erfahren, die waren wohl in ihrem Krankenhaus, kann das bestätigt werden, ist der Name später bestätigt worden oder hat die Krankenkasse gesagt, das ist ein falscher Name, also eigentlich sehr generelle Erwägungen, die dort gefordert worden sind. Die Chefärzte der städtischen Krankenanstalten erbaten Rechtsrat von ihrer zuständigen senatorischen Behörde und verweigerten der Kriminalpolizei jegliche Angaben. Nur das private Rote Kreuz Krankenhaus übermittelte dem 15. Kommissariat personenbezogene Angaben. In seinem Schreiben vom 11.05.1981 an die Rechtsanwälte Beisch, Oellerich und Linder stellte der Landesbeauftragte für den Datenschutz der Freien Hansestadt Bremen unter anderem fest: Es ist mitgeteilt worden, dass Ihre Mandantin in der chirurgischen Ambulanz behandelt worden ist. Es ist mitgeteilt worden, dass im zeitlichen Zusammenhang mit den Krawallen am Weserstadion in der Ambulanz der chirurgischen Klinik die Behandlung Ihrer Mandantin in dem Zeitpunkt zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr erfolgte, und zwar am 6. Mai 1980. Es ist mitgeteilt worden, dass bezüglich Ihrer Mandantin Rückfragen von Seiten der Kostenträger bis 4.9.1980 wegen eventueller falscher Personalangaben nicht erfolgt sind. Das Schreiben ist von einem ärztlichen Leiter des Rote Kreuz Krankenhauses unterzeichnet worden. Rechtlich bewertete der Landesbeauftragte für den Datenschutz den Vorgang so: Das Bundesdatenschutzgesetz findet Anwendung, weil die personenbezogenen Daten aus Dateien übermittelt worden sind. Denn die weitergegebenen Daten befinden sich in der Aufnahmekartei des Rote Kreuz Krankenhauses. Und? Nach meinen Erkenntnissen und deren rechtlicher Bewertung könnte die übermittelnde Person gegen § 41 Absatz 1 Nummer 1 Bundesdatenschutzgesetz und § 203 Strafgesetzbuch verstoßen haben, ohne gerechtfertigt zu sein. Die Bremer Staatsanwaltschaft kam nach den Erläuterungen von Oberstaatsanwalt Frischmuth zu einer anderen Beurteilung des Sachverhalts. Einige der mitgeteilten Patienten haben dann, nachdem sie von der Polizei vorgeladen worden sind, um zeugenschaftlich vernommen zu werden und auf diese Weise erfahren haben, wie ihre Personalien in die Polizeiakten gelangt sind, Strafanzeige erstattet wegen Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht und wegen Verstoßes gegen das Bundesdatenschutzgesetz. Dieses Verfahren, es handelt sich hier konkret um zwei Verfahren. Diese Verfahren hat die Staatsanwaltschaft Bremen eingestellt unter Hinweis darauf, dass wohl eine Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht vorliege, diese Tat indessen gerechtfertigt sei nach der Rechtsvorschrift des § 34 Strafgesetzbuches als rechtfertigender Notstand. Es habe hier eine Interessenabwägung stattgefunden, auf der einen Seite das Strafverfolgungsinteresse, auf der anderen Seite der Schutz des Patienten auf Wahrung seines Geheimnisses. Und hierbei sei das Interesse der Strafverfolgung vorrangig zu beurteilen gewesen und deshalb sei der Bruch des ärztlichen Geheimnisses erlaubt gewesen. Dagegen haben die Betroffenen das Rechtsmittel der Beschwerde an die Generalstaatsanwaltschaft eingelegt. Die Generalstaatsanwaltschaft hat die Beschwerde als unbegründet verworfen und sich dem Rechtsstandpunkt der Staatsanwaltschaft im Wesentlichen zu eigen gemacht. Rechtsanwalt Beisch vertritt dagegen die Auffassung, dass der ärztliche Direktor des Rote Kreuz Krankenhauses, Professor Dr. Jürgen Geier, der das Schreiben an die Kriminalpolizei mit den Angaben unterzeichnete, die personenbezogenen Daten nicht hätte mitteilen dürfen. Er unterlag der Schweigepflicht, meine Mandantin ist nicht angesprochen worden, ob sie einwilligt, folglich musste er, das ist völlig allgemeine Auffassung, übrigens auch bei der Staatsanwaltschaft, musste er das ärztliche Geheimnis, dass sie an jenem Tag mit Namen und Personalien in seinem Krankenhaus behandelt worden war, musste er verschweigen. Im Grundsätzlichen stimmen die Rechtsauffassungen des Rechtsanwalts und des Oberstaatsanwalts überein, dass schon die Mitteilung personenbezogener Daten unter die ärztliche Schweigepflicht fällt. Nach den Darlegungen von Oberstaatsanwalt Frischmuth kann jedoch in Ausnahmefällen die Verletzung des ärztlichen Geheimnisses erlaubt sein. Sie hat ausgeführt, dass auch schon der Name des Patienten unter das ärztliche Geheimnis fällt, dass also die Offenbarung des Patientennamen normalerweise ein Bruch des ärztlichen Geheimnisses darstellt. Und sie hat dann erwogen, ob hier dieser Bruch erlaubt gewesen sei, ob es also befugt gewesen sei, diesen Namen zu offenbaren, hat dann festgestellt, dass normalerweise auch das Strafverfolgungsinteresse kein Bruch des ärztlichen Geheimnisses rechtfertigt, weil andernfalls ja die Vorschriften über das Zeugnisverweigerungsrecht des Arztes überflüssig und hinfällig seien, denn dann müsste er ja in jedem Fall aussagen, dagegen sieht die Strafprozessordnung gerade vor, dass die Ärzte in Strafverfahren gegen den Patienten die Aussage verweigern dürfen über ihnen bekannt gewordene, wozu auch der Name gehört, Tatsachen. Gleichwohl hat sich die Generalstaatsanwaltschaft auf den Standpunkt gestellt, dass in Ausnahmefällen der Bruch des ärztlichen oder die Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht gerechtfertigt sein kann, auch wenn es um die Aufklärung von Straftaten geht, nämlich dann, wenn es sich um erhebliche Straftaten handelt und eine konkrete Gefahr der Wiederholung droht. Dieser Standpunkt wird auch von einem namhaften Kommentar vertreten. Allerdings eine Entscheidung, eine obergerichtliche Entscheidung liegt dazu oder lag bis dahin noch nicht dazu vor. Aus den weiteren Rechtszügen ist bekannt, dass die Staatsanwaltschaft das aufgrund der Strafanzeige eingeleitete Ermittlungsverfahren am 20. Januar 1981 mangels Vorliegen einer Straftat einstellte, ohne dass Ermittlungen aktenkundig gemacht waren. In den Urteilsgründen des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen vom 27. August 1982 wird dazu ausgeführt: Die Einstellung ist damit begründet worden, dass die Mitteilung der Namen von Personen, die zur stationären Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert seien, nach § 11 des bremischen Gesetzes über das Meldewesen geboten sei und daher auch nicht gegen § 203 Strafgesetzbuch oder § 41 des Bundesdatenschutzgesetzes verstoße. Bei dieser Begründung war die Staatsanwaltschaft von den unrichtigen Angaben der Antragstellerin in der Strafanzeige ausgegangen, sie hätte sich seinerzeit in stationärer Behandlung des Rote-Kreuz-Krankenhauses befunden. Erst in der fristgerecht eingereichten Beschwerde hatte die Antragstellerin richtig gestellt, dass sie sich am 6. Mai 1980 lediglich in ambulanter Behandlung des Rote-Kreuz-Krankenhauses befunden habe. Trotz der veränderten Sachlage half die Staatsanwaltschaft jedoch der Beschwerde nicht ab, sondern legte sie der Generalstaatsanwaltschaft mit dem Hinweis vor, dass die Mitteilung der personenbezogenen Daten an die Polizei nach § 34 Strafgesetzbuch gerechtfertigt war, weil, wie Oberstaatsanwalt Frischmuth erklärt, ein gerechtfertigter Notstand vorlag. Die Generalstaatsanwaltschaft hat dann diese Voraussetzung bejaht und hat ausgeführt, dass hier wegen besonders schwerwiegender Straftaten ermittelt wird, nämlich bis hin zum versuchten Mord, und dass die Allgemeinheit durch die Vorgänge damals betroffen und beunruhigt war, namentlich weil sich nicht nur ihre Wiederholung bei den nächsten Demonstrationen abzeichnete, sondern man konnte zum damaligen Zeitpunkt nahezu von einer Dauergefahr sprechen. Und bei dieser Ausgangslage hat sie den Standpunkt vertreten, dass der ärztliche Direktor des Krankenhauses mit diesem Hintergrund die Namen der Patientin offenbaren durfte, namentlich deshalb, weil durch diese Auskünfte nicht in den eigentlichen ärztlichen inneren Bereich des zwischen Arzt und Patienten bestehenden Vertrauensverhältnisses eingegriffen wurde. Denn die Tatsache, dass jemand ein Krankenhaus aufsucht, ist ja nichts, was im Verborgenen ist. Es kann also auch von Leuten wahrgenommen werden, die etwa kein Aussageverweigerungsrecht haben. Und die müssten dann dieses offenbaren. Das heißt also, auch der Patient kann nicht von einem absoluten Schutz ausgehen. Dieser Auffassung der Staatsanwaltschaft widersprechen nicht nur Rechtsanwalt Beisch und der Landesbeauftragte für den Datenschutz, sondern auch das Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen. Rechtsanwalt Beisch betont: Also § 34, der übergesetzliche Notstand, hilft dem Arzt in diesem Fall, jedenfalls in dem Konkreten, um den es heute geht, überhaupt nicht. Das ist eine, will ich sagen, ein Versuch der Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft, an den sie selbst wohl nicht glaubt. Denn die Anforderungen an eine gegenwärtige, unmittelbare Gefahr, die sind derart hoch in der Rechtsprechung, die sind hier, also das ist nicht entfernt zu sehen. Das hat das Oberlandesgericht auch sehr kurz abgemacht hier. Also allein durch die große Distanz, Monate danach, außerdem schon am Abend, am selben Abend, nach Ende der Demonstration, wäre das nicht mehr zu begründen gewesen, aus diesem Grund ein Datum von Seiten des Arztes weiterzugeben. Also darin drückt sich für mich aus, dass der Druck im Moment, der politische Druck hoch ist, auch von Seiten der Ermittlungsbehörden, dass sie an solche Daten kommen. Das heißt, die Polizei ist sehr großzügig damit, auch einen Notstand anzunehmen. Das hat sich in einem Gutachten auch der Polizeiführung für diesen konkreten Fall niedergeschlagen. Auch der Landesbeauftragte für den Datenschutz stellte fest, letztlich rechtfertigt auch § 34 Strafgesetzbuch nicht den Bruch der ärztlichen Schweigepflicht. Da die in Rede stehende Übermittlung am 4. September 1980 geschah, konnte ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff in Bezug auf die Taten am 6. Mai allein aufgrund des zeitlichen Auseinanderklaffens von Krawallen und Meldung nicht mehr gegeben sein. Aber auch eine im rechtfertigenden Notstand anerkannte Pflichtenkollision ist nicht gegeben. Das deutsche Strafverfahren bürdet den Ärzten nämlich keine Denunziationspflicht auf. Vielmehr verleihen die Bestimmungen dem Arzt zwar ein Recht zum Schweigen, aber kein Recht zum Reden. Diese Auffassung vertraten auch Rechtsanwalt Beisch und seine Mandantin. In dem weiteren Rechtszug, dem Anklageerzwingungsverfahren, bestätigte das Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen: Rechtfertigender Notstand im Sinne des § 34 Strafgesetzbuch scheidet im vorliegenden Falle aus, da nichts dafür ersichtlich ist, dass die Verletzung des Privatgeheimnisses der Antragstellerin durch das Schreiben vom 4. September 1980 der Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr zu dienen vermochte. Das Gericht beschloss am 27. August 1982, der Bescheid der Generalstaatsanwaltschaft Bremen vom 24. März 1982 wird aufgehoben. Die Aufnahme der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft wird angeordnet. Mit dieser Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen ist das Verfahren wieder im Beschwerdeverfahren anhängig und die Staatsanwaltschaft verpflichtet, weitere Ermittlungen durchzuführen. Aber was könnte die Staatsanwaltschaft noch ermitteln? Der Tatbestand ist klar. Subtilere Einzelheiten führen zu keiner vertieften Beurteilung des Falles. Also überlegen die Beteiligten, wie das Verfahren weitergeführt oder beendet werden kann. Eine zwingende Strafverfolgung hat offenbar auch das Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen nicht gesehen und deshalb auch keine Erhebung der öffentlichen Anklage gegen den ärztlichen Direktor des Rote-Kreuz-Krankenhauses durch die Staatsanwaltschaft beschlossen. Unter Hinweis darauf, dass sich der ärztliche Direktor im Anklageerzwingungsverfahren nicht geäußert hat, stellt das Oberlandesgericht fest: Dem Senat liegen daher keine Erkenntnisse vor, die ihn in die Lage setzen, die Frage, ob der für eine Anklageerhebung gegen den Antragsgegner nötige hinreichende Tatverdacht gegeben ist, zu bejahen oder zu verneinen. Auch Oberstaatsanwalt Frischmuth meint, dem ärztlichen Direktor des Rote-Kreuz-Krankenhauses könne eigentlich kein Vorwurf gemacht werden. Zu bedenken ist allerdings schon jetzt, dass die Frage, ob dem ärztlichen Direktor des Roten Kreuz Krankenhauses ein Verschulden vorzuwerfen ist, problematisch sein wird. Denn einmal ist er zu dieser Auskunft ja von der Ermittlungsbehörde selbst veranlasst worden. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass immerhin zwei mit juristischen Leuten besetzten Behörden das Verfahren eingestellt haben, das heißt gesagt haben, dass sein Handeln nicht strafbar war. Rechtsanwalt Beisch hält eine solche Verfahrensweise für bedenklich und fordert, dass eine eindeutige Entscheidung getroffen wird. Also es mag sein, dass am Ende das so ausgeht, dass ein Gericht oder dass es nicht mal zum Gericht kommt und ein Verbotsirrtum, ein entschuldbarer Verbotsirrtum angenommen wird, weil man sagt, die Rechtslage wäre vielleicht nicht klar und selbst andere Juristen hätten doch solche Auffassungen vertreten. Für mich ist das eigentlich Nachgeben dem politischen Druck, der im Moment besteht, wenn müsste es der Gesetzgeber anders lösen. Die Lage jetzt ist aber eindeutig, ich hielt es für eine wirklich bedenkliche Fehlentscheidung, wenn es sozusagen über das grundsätzliche Problem entschuldbarer Verbotsirrtum oder gar, wie es die Staatsanwalt wollte, gerechtfertigter Notstand gelöst wird. Damit hilft man, meine ich, dem Betroffenen auch nicht, dem Arzt, denn er muss mindestens, und das zeigt dieses Verfahren ja auch, riskieren, dass ein Strafverfahren trotzdem gegen ihn eingeleitet wird. Und ich halte es für deswegen besonders bedenklich, weil die Behörde das als grundsätzlichen Standpunkt eingenommen hat. Wenn also hier in diesem Verfahren nicht wenigstens das klargestellt wird, dass vielleicht im Einzelfall jetzt nochmal so eine Entscheidung getroffen wird, aber gleichzeitig deutlich gesagt wird, grundsätzlich geht das nicht, das Gesetz ist absolut eindeutig und ihr Polizei dürft euch gar nicht in solcher Art und Weise an die Krankenhäuser wenden, ihr verführt die ja gerade dazu, die Schweigepflicht zu brechen, dann hielt ich das für sehr bedenkliche Entwicklung. In Bremer Justizkreisen ist es kein Geheimnis, dass die Staatsanwaltschaft schon bald nach Abschluss der angeordneten Ermittlungen die Einstellung des Verfahrens nach § 153 der Strafprozessordnung vorschlagen wird. In Satz 2 dieser Vorschrift über die Einstellung wegen Geringfügigkeit heißt es nämlich: Ist bei einem Vergehen die Schuld des Täters gering und besteht kein öffentliches Interesse an der Verfolgung, so kann die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des zur Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens zuständigen Gerichts das Verfahren einstellen. Rechtsanwalt Beisch hält eine prozesstechnische Beerdigung des Verfahrens für keine gute Lösung. 153 wird von der Staatsanwaltschaft in vielen Fällen dann angewendet, wenn sozusagen eine Sache unter den Teppich gekehrt werden soll. Ich halte das für eigentlich die schlechteste aller Lösungen. Wenn, dann sollte man ein Verfahren eröffnen, wie es sonst auch geschieht, und den Mann freisprechen, wenn man wirklich davon überzeugt ist, er hat eine Abwägung getroffen. Das halte ich aber in diesem Fall, nach dem, was schon geschehen ist, eigentlich nicht mehr für möglich. Ich fände es für richtiger, es würde nochmal von Seiten der politischen Instanzen, also von Seiten des Innensenators insbesondere, ein deutliches Wort gefunden, auch behördenintern, denn dort scheint mir das Kernproblem zu liegen. Die Beamten wollen das nicht einsehen, dass es den Paragraph 203 gibt und dass er sie begrenzt in dieser Frage. Auch Dr. Rainer Hess, Justiziar der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, betont ausdrücklich, dass der Arzt grundsätzlich gegenüber Behörden und Amtspersonen die Schweigepflicht wahren muss. Die Tatsache, dass die Polizei ihn befragt, ist daher kein Rechtfertigungsgrund für die Offenbarung des ärztlichen Berufsgeheimnisses. Der Arzt, der also von der Polizei um Auskunft gebeten wird, muss grundsätzlich die Zustimmung des Patienten einholen, auch bei Auskunftsersuchen der Polizei. Es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt das mutmaßliche Interesse desjenigen, um dessen Daten es geht. Dies kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn jemand bewusstlos in ein Krankenhaus eingeliefert wird und die Polizei nun Angaben erbittet, damit die Angehörigen dieses Bewusstlosen oder dieses Patienten ausfindig gemacht werden können. Im Übrigen kann es übergesetzliche Gesichtspunkte geben oder höherwertige Gesichtspunkte geben gegenüber der Schweigepflicht, die eine Auskunftserteilung rechtfertigen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, das Leben anderer zu schützen, dann kann im Einzelfall der Arzt solche Auskünfte erteilen. Denken Sie an ansteckende Erkrankungen, denken Sie an medikamentöse Behandlungen, wo der Arzt über eine solche Auskunft unter Umständen erreichen kann, dass andere gefährdete Personen dann eben geschützt werden. Ansonsten aber auch gegenüber der Polizei Auskunftserteilung nur mit Zustimmung des Patienten. Nicht nur der Bremer Präzedenzfall, auch zahlreiche andere Datenpannen verstärken den von der Ärztezeitschrift Status als zynisch überspitzt klassifizierten Vorwurf: Der Datenschutz in der Bundesrepublik Deutschland ist löcheriger als Schweizer Käse. Tatsächlich wird der schutzbedürftige Mensch heute auch im Gesundheitsbereich von datenhungrigen Institutionen bedrängt. Nicht nur Polizei und Staatsanwaltschaft, Nachrichtendienst und Verfassungsschutz, auch Wissenschaft und Forschung, Versicherungen und Sozialbehörden gebärden sich datensüchtig und speichern weit mehr personengebundene Angaben, als sie zur Durchführung ihrer Aufgaben eigentlich benötigen. Was als Wohltat gepriesen die Arbeit des Arztes und des medizinischen Hilfspersonals erleichtern sollte, erweist sich mehr und mehr als Belastung und Plage. Erinnern wir uns. Als Anfang der 60er Jahre graue Atteste den Krankenhäusern bescheinigten, wie unwirtschaftlich und unrationell sie arbeiten, warf ihnen die Computerindustrie geschickt den Rettungsring der Datenverarbeitung zu. Doch schon bald stellte sich heraus, dass die computergestützte Datenverarbeitung im Krankenhaus kein Mittel zur Kosten- und Personaleinsparung war. Die Datenverarbeitung trug nämlich nur dazu bei, ärztliche und pflegerische Leistungen in Diagnostik und Therapie zu optimieren. Bei der Organisation der Vorsorgeuntersuchungen stellte sich jedoch heraus, dass die Datenverarbeitung die einzige Möglichkeit war, mit den anfallenden Datenmassen überhaupt fertig zu werden, sie sinnvoll und rationell zu nutzen. Alle Verfahren setzten jedoch nicht nur die Speicherung ärztlicher Erfahrung, sondern auch der Daten von Patienten voraus. Damit stellte sich die Frage nach der Datensicherung und des Datenschutzes. Dass Putzfrauen Krankengeschichten auf dem Tisch des Arztes lasen und kolportierten, war schon früher nicht auszuschließen. Das Problem war also qualitativ nicht neu. Es hatte nur eine zusätzliche quantitative Komponente. Der Zugriff zu enormen Mengen gespeicherter Daten eröffnete nämlich ein solches Ausmaß möglichen Missbrauchs, dass sich ein neues quantitatives Problem stellte und Lösungsmöglichkeiten gesucht wurden. Die erste Sicherung installierte das Münchner Institut für medizinische Datenverarbeitung der Gesellschaft für Strahlenforschung. Wer dort Daten abrufen will, muss bestimmte Codeworte kennen und eingeben, sodass nicht jeder alle Daten abrufen kann. Natürlich werden die Codeworte turnusmäßig geändert, sodass zunächst einmal eine technische Basis für einen weitergehenden Datenschutz geschaffen wurde. Wie überall im Leben, so ist auch in der Datenverarbeitung nicht jede Möglichkeit des Missbrauchs völlig auszuschließen. Dass diese Gefahr des Missbrauchs nicht nur im Krankenhausbereich, sondern auch in der ambulanten ärztlichen Versorgung besteht, zeigte sich besonders eindrucksvoll, als der Landesverband der Bayerischen Ortskrankenkassen 1976 versuchte, die Gründe für den enormen Kostenanstieg bei den Kassenärzten mit Hilfe der Datenverarbeitung im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse aufzuhellen. Als geeignetes Feld für die Erhebung wurden die Ortskrankenkassen in Lindau, Ingolstadt und Weiden ausgesucht, deren Versichertenstruktur repräsentativ für alle bayerischen AOK-Mitglieder ist. Ausgangsbasis der Erhebung waren die Krankenscheine der AOK-Mitglieder des Jahres 1975. Alle darauf vermerkten Daten über durchgeführte Untersuchungen und Behandlungen, einschließlich Diagnosen und Überweisungen an andere Ärzte, wurden in die Computersprache übersetzt und gespeichert. Doch die bayerischen Ortskrankenkassen machten es sich mit ihrer Untersuchung allzu leicht. Statt qualifizierter Wissenschaftler beschäftigte sie 20 Bürokräfte, die das Arbeitsamt zuwies. Sie verschlüsselten die Daten nach einem wenig qualifizierten Schema und amüsierten sich mit profanen Einzelheiten aus der Intimsphäre der AOK-Mitglieder. Oskar Hatz schrieb damals in der Passauer Neuen Presse: Die ganze Aktion läuft unter dem Etikett einer wissenschaftlichen Auswertung. In Wirklichkeit ist aber bei der Auswertung kein einziger Wissenschaftler zugegen, nicht einmal ein Arzt. Im September 1976 griff Bild am Sonntag die Vorkommnisse unter der Schlagzeile auf: Datenskandal in Bayern. Computer bricht Arztgeheimnis. In dem Bericht hieß es: Mühsam versuchten die durchaus willigen Laien, ärztliche Fachausdrücke zu entziffern, um sie mit Schlüsselzahlen für den Computer zu versehen. Ein Teilnehmer klagte später über das Ergebnis: Zahllose schwer lesbare Diagnosen wurden zwangsläufig falsch eingeordnet. Einem Patienten mit einer Sehnenscheidenentzündung wurde eine Erkrankung des Nervensystems untergejubelt. Aus festgestellten Rhythmusstörungen des Herzens wurde auf der Computeranlage ein unklarer Fall oder plötzlicher Tod aus unbekannter Ursache. Mehr noch, auf vielen Arztbelegen standen 7 oder 8 Krankheiten. Da die Datenbank 5 Diagnosen schlucken soll, konnten die Laien selbst entscheiden, welche Krankheiten des jeweiligen Patienten eingegeben werden und welche nicht. Das schiefe Basismaterial soll eine Forschungsgruppe der Technischen Universität Berlin auswerten. AOK und Bonns Gesundheitsministerium erhofften von der wissenschaftlichen Untersuchung dann Aufschlüsse für das Gesundheitswesen in der Zukunft. Aber auch die Arbeitsgruppe an der Technischen Universität Berlin entbehrte des medizinischen Sachverstandes. Als Mitarbeiter der Arbeitsgruppe, vorwiegend Soziologen und Diplom-Ingenieure, per Rundschreiben Zeitvorgaben für bestimmte ärztliche Leistungen erbaten, lehnten die Berliner Ärzte dieses Ansinnen strikt ab. In der Delegiertenversammlung der Berliner Ärztekammer fragte der ehemalige Vizepräsident der Kammer, Dr. Wolfgang Werner, den Vorstand unter Bezugnahme auf die Anfragen der Arbeitsgruppe der Technischen Universität: Ist der Vorstand mit mir der Meinung, dass die ärztlichen Daten in der Hand solcher medizinischen Laien vergleichbar sind mit einem Rasiermesser in der Hand eines Affen? Damals geriet das Institut für Stadt- und Regionalplanung der Technischen Universität Berlin ins Kreuzfeuer der Kritik. Es plante nämlich einen Vergleich der Leistungsstruktur zwischen verschiedenen Formen der ambulanten und stationären Versorgung, und zwar ausgerechnet auf der Grundlage der Datenbank des Landesverbandes der Ortskrankenkassen in Bayern. Das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit, das dieses Forschungsprojekt förderte, räumte damals in einem Schreiben an das Deutsche Ärzteblatt ein: Die Qualität der wissenschaftlichen Untersuchungen, die auf der Datenbank des Landesverbandes der Ortskrankenkassen in Bayern aufbauen, ist selbstverständlich von der Qualität der Datenaufbereitung selbst abhängig. Sehr geehrte Frau Kollegin, ich darf dringend darum bitten, künftig Vorhaben, an denen bayerische Sozialversicherungsträger beteiligt sind, nicht ohne vorherige Fühlungnahme mit meinem Haus zu beginnen. Allein ein derartiges Vorgehen wird den verfassungsrechtlichen Gegebenheiten und den, wie ich hoffe, übereinstimmenden Vorstellungen von einem kooperativen Föderalismus gerecht. Und die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns gab zu den Presseberichten über den AOK-Datenskandal eine Erklärung ab, in der es unter anderem hieß: Die Schweigepflicht, auf welche sich die Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen bisher verlassen konnten, wird also nicht nur durch die Beschäftigung von Aushilfskräften, sondern auch durch die Zielsetzung der Untersuchung schlechthin infrage gestellt. Dies ist umso schwerwiegender, als gerade vor wenigen Wochen der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages einhellig die Nummerierung der Bevölkerung zum Zwecke der Erfassung personenbezogener Daten als mit unserer Rechtsordnung nicht vereinbar erklärt hat. Ein im Auftrag des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland angefertigtes Gutachten über die Verwertung der von Laien verschlüsselten Daten im Bereich der bayerischen Ortskrankenkassen Lindau, Ingolstadt und Weiden kam zu dem Ergebnis: Der Ablauf und die fachliche wie personelle Organisation der Erfassungsaktion des Landesverbandes der Ortskrankenkassen Bayern widerspricht allen Regeln einer sachgerechten Bearbeitung. Und? Das unter den beschriebenen Erfassungs- und Verschlüsselungsmerkmalen des Landesverbandes der Ortskrankenkassen gewonnene Diagnosematerial ist schon allein durch die Art seiner Gewinnung für keine denkbare Verwertung nutzbar. Werden Verwertungsversuche dennoch angestellt, dann sind die Resultate mit Sicherheit unbrauchbar. Der bayerische AOK-Datenskandal glich der Spitze eines Eisberges, die in den Lichtkegel des öffentlichen Interesses geraten war. Zahlreiche Veröffentlichungen bewiesen, dass auch im nichtmedizinischen Bereich vielfältige Angaben zur Gesundheit gespeichert und für nichtmedizinische Zwecke genutzt wurden. In vielen Großbetrieben enthält PACEY, das ist die Abkürzung für das Personalabrechnungs- und Informationssystem, zahlreiche personenbezogene Daten des Personals, die immer dann abgerufen werden, wenn es gilt, Personal einzusparen, also Arbeiter und Angestellte zu entlassen. Dem Computer werden dann meist folgende Fragen gestellt. Wer war in den letzten Jahren mehrfach krank? Wer hat wegen Krankheit der Kinder häufiger Urlaub genommen? Wer ist in der Kantine Schonkost? Wer wird von Vorgesetzten charakterlich als aufsässig und von Kollegen als querulant eingestuft? Wer kann aus tariflichen Gründen in den nächsten Monaten nicht mehr gekündigt werden? Aber auch Polizei und Verfassungsschutz ließen sich vor 4 Jahren von Kranken- und Rentenversicherungen noch mit Intimdaten der Mitglieder versorgen. Wann und mit welchem Ergebnis Bundesbürger in Schlägereien verwickelt waren, in den Unterlagen der Krankenkassen war es leicht nachzulesen. Der damalige Bundesjustizminister Hans-Jochen Vogel plante sogar, Staatsanwaltschaft, Polizei und Verfassungsschutz nahezu ungehindert die im sozialen Sicherungssystem der Bundesrepublik angehäuften Intimdaten zugänglich zu machen. Hans-Peter Bull, Bundesbeauftragter für den Datenschutz, warnte damals: Das darf auf keinen Fall geschehen. Aber in verschiedenen Bundesländern hatte sich schon eine bedenkliche Praxis entwickelt. Staatsanwälte beriefen sich bei ihren Auskunftsersuchen auf die Strafprozessordnung. Verfassungsschützer stützten sich auf ihre gesetzliche Pflicht zum Sammeln personenbezogener Daten. Und die Polizei hüllte mit dem Hinweis auf § 35 des Sozialgesetzbuches den gesetzlichen Datenschutz aus. Tatsächlich dürfen diese Daten jedoch nur offenbart werden, wenn der Betroffene zustimmt oder eine gesetzliche Mitteilungspflicht besteht. Viele Behörden berufen sich auf Artikel 35 des Grundgesetzes, nachdem jede Behörde jeder anderen Amtshilfe zu leisten hat. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz stellte dazu lapidar fest: Das Sozialgeheimnis wird offenbar nicht streng eingehalten. Der damalige Bundesinnenminister Werner Mayhofer legte sogar den Entwurf eines Meldegesetzes vor, nachdem 220 Einzeldaten jedes Bundesbürgers in den Computern der Innenbehörden gespeichert werden sollten. Dabei erregte besonderes Aufsehen, dass vorgesehen war, auch Aufenthalte in psychiatrischen Krankenanstalten behördlich zu registrieren. Damals protestierte der Berufsverband Deutscher Nervenärzte: Wir haben kein Verständnis dafür, dass der Staat auf der einen Seite ein Lippenbekenntnis für die verbesserte Versorgung psychisch Kranker verkündet, Auf der anderen Seite Gesetze schafft, die diese psychisch Kranken diffamieren, sie Rechtsbrechern gleichsetzen, wobei im Gegensatz zum Rechtsbrecher solche Daten nicht mehr gelöscht werden. Damals waren selbst sonst sehr tolerante Gesundheitspolitiker nur schwer davon zu überzeugen, dass die Behandlung psychisch Kranker genauso der ärztlichen Schweigepflicht unterliegt wie jede andere ärztliche Maßnahme. Als Mayhofers Nachfolger Gerhard Baum sein Amt antrat, stellte er fest, was unter dem allseitig abgesegneten Stichwort Terroristenfahndung an Datendurchforstungen gelaufen war. Das Magazin Der Spiegel berichtete dazu in seiner Ausgabe 43, 1978. Das Bundeskriminalamt hatte ermittelt, dass Verdächtige sich häufig mit einer neuen Identität tarnen, bis hin zur Versicherungsnummer. Also forderten die Kriminalisten die Rentenversicherung auf, Daten von Verdächtigen durch ihre Computer laufen zu lassen, um so über doppelte Versicherungsnummern an Anschriften von möglichen Terroristen heranzukommen. Angesichts solcher Maßnahmen fragte der Bundestagsabgeordnete Norbert Gansel im Bundestag ironisch, es sei wohl nicht mehr auszuschließen, dass eines Tages nach sämtlichen Personen zwischen 30 und 35 Jahren mit Goldzähnen im linken Oberkiefer gesucht werde. Bundesinnenminister Baum stoppte damals diese Globalfahndungen, allerdings mit dem zweifelhaften Erfolg, dass ihm die gefährlichsten Terroristen mehrmals entwischten und bis heute noch nicht dingfest gemacht werden konnten. Was beim Bundesmeldegesetz jedoch mühsam verhindert wurde, beim Gesetz zur Änderung zwangsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften gelangte es sozusagen durch die Hintertür wieder in das dichte Netz rechtlicher Regelungen. Das Gesetz, das Schuldner daran hindern soll, Grundstücke eilig zu verschleudern, verpflichtet die Sozialversicherungsträger, Gerichten und Justizbehörden im Wege der Amtshilfe unbeschränkt Auskunft zu erteilen. Der Bundestagsabgeordnete Norbert Gansel befand, damit wären die Akten der Krankenkassen und Sozialämter für polizeiliche Ermittlungen aufgeschlagen, das Sozialgeheimnis aufgegeben, die ärztliche Schweigepflicht ausgehöhlt. Seit das 10. Buch des Sozialgesetzbuches mit den Bestimmungen zum Schutz der Sozialdaten am 1. Januar 1981 in Kraft getreten ist, wird der medizinische Datenschutz im gesamten Gesundheitswesen erneut eindringlich, aber kontrovers diskutiert. Auf einer Tagung über den Datenschutz im Krankenhaus stellte der Bundesbeauftragte für den Datenschutz fest, das Vertrauensverhältnis zwischen dem Arzt und seinem Patienten befindet sich in einer Krise. Und? Das Vertrauensverhältnis hat seine unangefochtene Stellung nur noch zwischen Hausarzt und Patient behaupten können. Mit der Arbeitsteilung in der Medizin ist das ursprünglich monolithische Rollenverständnis durch eine Vielzahl unterschiedlicher Ausprägungen des Arztberufes verändert worden. Demgegenüber orientieren sich die Regeln über die ärztliche Schweigepflicht nach wie vor an dem Urbild des Arztberufes. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hält die ursprüngliche Arzt-Patienten-Beziehung für einen Minderheitenfall. Denn durch die Spezialisierung und gebietsärztlich orientierte Versorgung konzentrieren sich die meisten Ärzte nur noch an einem Organ oder Befund der Patienten. Manche Ärzte behandelten schon überhaupt keine Patienten mehr, zum Beispiel Labormediziner, Informatiker, Statistiker und Epidemiologen. Andere forschten nicht mehr am Patienten, sondern mit Daten eines fremden Patientengutes. Auch das Schlagwort vom seelenlosen Krankenhaus sei nicht Ausgeburt irgendwelcher arztfeindlich gesonnener Gehirne, sondern vielfach erfahrene Realität. Tatsächlich werde der Patient im Krankenhaus oft in einer ihm nicht verständlichen Sprache informiert und häufig auch nicht als für den Heilerfolg notwendiger Partner angesehen, sondern als Blinddarm von Zimmer 205 tituliert und damit als Objekt einer Fürsorge behandelt, die man ihm angedeihen lässt. Bundesdatenschutzbeauftragter Bull umreißt die Praxis der Datenbehandlung im medizinischen Bereich so. Wer Studien über medizinische Datenverarbeitungssysteme liest, stellt immer wieder erstaunt fest, fast möchte ich sagen, er traut seinen Augen nicht, in welchem Umfange bei der Entwicklung derartiger Systeme das Arzt-Patienten-Verhältnis, das um des Patienten willen funktionsfähig zu erhalten ist, aus dem Blickfeld der Entwickler solcher Systeme zu verschwinden droht. Eigentlich darf ein Krankenhausinformationssystem nur unter Beachtung der Regeln über die Wahrung des ärztlichen Berufsgeheimnisses entwickelt werden. Nach diesen Regeln gibt es keinen freien Informationsaustausch der Ärzte untereinander, sondern nur einen Informationsaustausch zwischen den Krankenhausärzten, die denselben Patienten behandeln. Wer einmal Gelegenheit hat, einer Chefarztbesprechung zuzuhören oder eine chefärztliche Visite zu begleiten und beobachtet, wie selbstverständlich sich das Gefolge als berufsmäßig tätige Gehilfen betrachtet, kann sich davon überzeugen, in welchem Ausmaß die Normen über die Wahrung des ärztlichen Berufsgeheimnisses verletzt werden. Die meisten Patienten nehmen daran keinen Anstoß, weil sie bei der Aufnahme ins Krankenhaus eine vorgedruckte Erklärung unterschrieben haben, die etwa so lautet: Ich bin einverstanden, dass meine Daten an die für die Datenverarbeitung des Krankenhauses oder Klinikums zuständigen Stellen zur Unterstützung meiner Behandlung und für wissenschaftliche Auswertungen übermittelt werden. Es folgt dann meist noch der Hinweis: Die notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen nach dem Datenschutzgesetz sind getroffen. Diese Praxis widerspricht im Grunde auch den Erfordernissen des Sozialgesetzbuches. Darin wird nämlich bestimmt, dass, von den gesetzlichen Erlaubnissen abgesehen, eine Offenbarung nur zulässig ist, soweit der Betroffene im Einzelfall eingewilligt hat. In dem Bericht des zuständigen Bundestagsausschusses für Arbeit und Sozialordnung heißt es dazu: Die Einwilligung muss sich auf konkret erkennbare Datenflüsse aus einem konkreten Anlass beziehen. Pauschalermächtigungen werden damit ausgeschlossen. Angesichts der vielfältigen Unsicherheiten im medizinischen Datenschutz hat auch der diesjährige 85. Deutsche Ärztetag Empfehlungen zur Beachtung der ärztlichen Schweigepflicht bei der Verarbeitung personenbezogener Daten in der ärztlichen Berufsausübung verabschiedet. Diese Empfehlungen gehen davon aus, dass der Patient sich dem Arzt mit seinen gesundheitlichen und persönlichen Problemen nur anvertrauen wird, wenn er weiß, dass der Arzt über das ihm Anvertraute grundsätzlich schweigt. Andererseits kann der Arzt nämlich seinem Patienten nur wirksam helfen, wenn er dessen Probleme und damit die physischen, psychischen und sozialen Umstände der Erkrankung kennt. Allerdings ist das Patientengeheimnis in Zeiten wachsender Abhängigkeiten des Einzelnen von Sozial- und Versicherungsleistungen sowie Verwaltungsbestimmungen vielfältig gefährdet. Der Einzelne kann nämlich über die Entbindung des Arztes von der Schweigepflicht schon oft nicht mehr frei entscheiden. Deshalb muss der Patient sicher sein, dass sein Arzt auch dann, wenn er ihn von der Schweigepflicht entbindet, das Patientengeheimnis wirksam schützt. Dazu muss sich der Arzt davon überzeugen, dass der Patient die Tragweite seines Einverständnisses beurteilen kann und dass er nur die Informationen weitergibt, die den Zweck und Umfang der Einwilligung rechtfertigen. Das dem Arzt anvertraute Geheimnis darf die zweiseitige Vertrauensbeziehung nicht verlassen. Auch die durch Untersuchung oder im Gespräch bekannt gewordenen Angaben dürfen nur jenen Gehilfen des Arztes bekannt werden, die sie unbedingt wissen müssen, um ihre Aufgaben zu erfüllen und die ebenfalls der Schweigepflicht unterliegen. Unter Ziffer 4 der Empfehlungen des Deutschen Ärztetages heißt es: Die ärztliche Schweigepflicht ist nicht ersetzbar durch andere Verschwiegenheitspflichten, wie sie zum Beispiel Behörden, Gerichten, Krankenhausträgern, Sozialleistungsträgern und Versicherungen obliegen. Durch das Angebot der Amtsverschwiegenheit wird daher die dem Arzt persönlich auferlegte Schweigepflicht nicht aufgehoben. Deswegen muss auch der angestellte oder beamtete Arzt gegenüber seinem Arbeitgeber oder Dienstherrn die Schweigepflicht wahren, es sei denn, mit einer ärztlichen Untersuchung oder Begutachtung ist erkennbar für den Betroffenen die Mitteilung des für den Auskunftszweck entscheidenden Ergebnisses an den Arbeitgeber, Dienstherrn oder die beauftragende öffentliche Stelle verbunden. Das sind Empfehlungen, die allerdings in der täglichen Praxis der Justiz- und Gesundheitsbehörden noch nicht entfernt praktiziert werden und deshalb Beamtete und angestellte Ärzte einem fortdauernden Gewissenskonflikt aussetzen. Dieser offensichtliche Missbrauch der Macht geriet Anfang dieses Jahres durch einen spektakulären Selbstmord in die Diskussion um die ärztliche Schweigepflicht. Am 11. Januar erhängte sich der Berliner Medizinaldirektor Dr. Volker Leschhorn, weil er die Verfolgungen seiner vorgesetzten Behörde, des Senators für Justiz, nicht mehr ertragen konnte. Dieser Freitod löste in Berlin einen Skandal aus. Die Medien enthüllten immer neue Übergriffe der Justiz- und Gesundheitsverwaltung. Leschhorn hatte sich geweigert, Gefangene im Hungerstreik zwangs zu ernähren und seine ärztliche Schweigepflicht gegenüber der Senatsverwaltung zu durchbrechen. Gleichzeitig wurde bekannt, dass sich politische Wahlbeamte in der Gesundheitsverwaltung wiederholt das Tagespensum ärztlicher Untersuchungsakten oder Einzelfälle vorlegen ließen, obwohl die darin enthaltenen Aufzeichnungen der ärztlichen Schweigepflicht unterlagen. Die Aktenherausgabe wurde meist lapidar mit dem Hinweis auf die vermeintliche Kontrollermächtigung erzwungen. Manche beamteten Ärzte hielten dieses Vorgehen zunächst für eine Besonderheit mit persönlichkeitsbezogenem Hintergrund, bis diese bedauerliche Randerscheinung im Vertrauensverhältnis zwischen Amtsärzten und Gesundheitsstadträten sogar vom zuständigen Senator per Rundschreiben sanktioniert wurde. Seither sind die betroffenen Amtsärzte einem dauernden Gewissenskonflikt ausgesetzt. Der schneidige Elan, mit dem die Exekutive bedenkenlos in die Berufspflichten der Amtsärzte inzwischen unwidersprochen eingreift, ist im Begriff, auch die Ärzte in städtischen Krankenhäusern in vergleichbare Gewissensnöte zu bringen. Denn die Stadträte tragen in Berlin über die Krankenhauskonferenzen nunmehr auch in diesem Bereich Verantwortung. In Rundschreiben begründeten Gesundheitsverwaltungen ihre Anordnungen mit dem Hinweis, um ihre Aufgaben rechtzeitig, richtig und wirtschaftlich durchführen zu können, seien die Stadträte befugt, in ihren Bereich uneingeschränkt einzuwirken, alles und alle zu beaufsichtigen und zu kontrollieren. Auch der Amtsarzt unterliege der uneingeschränkten Kontrolle seines Stadtrates, dem er zudem dienstrechtliche Gehorsamspflicht schulde. Dies gelte auch für die Behandlung ärztlicher Gutachten, die nur unmittelbar Beteiligten zugänglich gemacht werden dürfen. Der für das Gesundheitswesen verantwortliche Wahlbeamte, meist ein Stadtrat, sei ein solcher Beteiligter. Ihm gegenüber könne sich der Amtsarzt nicht auf seine Schweigepflicht berufen. Schließlich unterliege auch der Stadtrat der behördlichen Geheimhaltungspflicht nach § 203 Absatz 2 StGB. Da es sich nicht um eine unbefugte Offenbarung handle, könne der Stadtrat neben dem ärztlichen Gutachten jederzeit auch die beigefügte Personalakte einsehen. Auch gegenüber anderen Abteilungen und Ämtern könne sich der Amtsarzt nicht auf seine ärztliche Schweigepflicht berufen, wenn die Betroffenen extra oder mutmaßlich einverstanden seien, eine gesetzliche Informationspflicht bestehe oder bei der Güter- und Interessenabwägung nach § 34 StGB andere Gefahren befürchtet werden müssten. Dieser gefährliche Exkurs in die Nähe der Rechtspraxis des tausendjährigen Reiches hat nicht nur viele Amtsärzte, sondern auch Juristen aufgeschreckt. Rechtsanwalt Dr. Johann Peter Vogel bezweifelt, dass das öffentliche Interesse an geordneter Medizinalverwaltung gegenüber der Schweigepflicht des Arztes überwiegt, weil eine Aufhebung der amtsärztlichen Schweigepflicht staatliche ärztliche Betreuung verhindert. Besonders angesichts der in den letzten 10 Jahren erheblich vermehrten staatlichen Sozialleistungen sei auch der Amtsarzt zum Schutz der Intim- und Geheimsphäre des Bürgers verpflichtet. Tatsächlich gehen manche Gesundheitsverwaltungen disziplinarrechtlich keineswegs nachsichtig mit Amtsärzten um, die sich strikt auf ihre ärztliche Schweigepflicht berufen und die Herausgabe von Intimdaten ablehnen. Einige Amtsträger vertraten sogar wiederholt die Auffassung, der Amtsarzt unterliege gar nicht der ärztlichen Schweigepflicht, sondern lediglich der Schweigepflicht als Amtsträger. Im Übrigen seien die Vorgesetzten, die Einblick in die ärztlichen Aufzeichnungen begehrten, vom Arzt so zu behandeln wie die Gehilfen, die ihn bei seinen ärztlichen Erhebungen unterstützten und denen gegenüber die ärztliche Schweigepflicht auch nicht gelte. Dieser Schluss ist ein Paralogismus. Ihm fehlt die logische Folgerichtigkeit, weil er einer dubiosen Situationsethik das Wort redet, die Ausnahmen von allgemeinen Verboten des natürlichen Sittengesetzes und der Rechtsordnung im Interesse eines funktionierenden Staatsapparates als möglich ansieht und damit in bedenkliche Nähe einer rechtsstaatlich teuer bezahlten Jurisdiktion rückt. Die herrschende Lehre der Rechtswissenschaft geht davon aus, dass die ärztliche Schweigepflicht ohne Ausnahme für alle Ärzte gilt, also auch für Amtsärzte. Nach Vogel schließen sich Schweigepflicht des Amtsträgers und ärztliche Schweigepflicht rechtsdogmatisch nicht aus. Der Vorgesetzte des Amtsarztes kann auch nicht als sein Gehilfe gelten, weil der Patient zwar die Gehilfen des Arztes bei der ärztlichen Behandlung kennt, die anwesend sind, nicht aber den anonym bleibenden Vorgesetzten. Die ärztliche Schweigepflicht duldet auch keine Weitergabe ärztlich erhobener Daten ohne Einverständnis der Betroffenen. Im Grunde ist selbst die Weitergabe der Daten an den Kollegen rechtlich nicht zulässig, so oft dies auch tatsächlich geschieht. Mit einer Einschränkung. Wo der Amtsarzt hoheitlich tätig wird, wird die ärztliche Schweigepflicht von der Schweigepflicht des Amtsarztes verdrängt. Doch diese Abgrenzung ist, so Vogel, behutsam vorzunehmen, und zwar im Zweifel für die Annahme einer ärztlichen Schweigepflicht. Besonders gravierend ist der Konflikt zwischen ärztlichem Ethos und den Anforderungen, die im Strafvollzug an beamtete Ärzte gestellt werden. In den Auseinandersetzungen um den Freitod von Dr. Leschhorn erklärte der damalige Senatsdirektor in der Senatsverwaltung für Justiz, Alexander von Stahl, unumwunden: Es gibt für die Vollzugsärzte keine unbegrenzte Schweigepflicht. Im Einzelfall ist die Abgrenzung schwierig, Im Allgemeinen sind die Ärzte verpflichtet, das der Justizverwaltung mitzuteilen, was sie braucht, um Haftentscheidungen treffen zu können. Wir müssen zum Beispiel wissen, ob jemand haftunfähig oder haftfähig ist. Das muss begründet und nachprüfbar sein. Anders ist es, wenn der Arzt bei Konsultationen Dinge erfährt, die mit solchen Haftentscheidungen nichts zu tun haben. Dann hat er das Schweigerecht. Im Fall des Hungerstreiks mussten wir aber informiert sein, ob beispielsweise bei den Gefangenen akute Lebensgefahr besteht. Wir mussten auch wissen, welche Möglichkeiten zu Verhandlungen noch bestanden. Wir hatten einen Anspruch, über den Gesundheitszustand der Gefangenen detailliert informiert zu werden. Nach Ansicht der Berliner Justizverwaltung hatte Dr. Leschhorn diesen Anspruch nicht ausreichend erfüllt. Allerdings nicht ohne Grund. Er war nämlich überzeugt, dass er die Gefangenen nur dann zum Abbruch ihres Hungerstreiks überreden könnte, wenn sie ihm vertrauten. Es gelang ihm auch, dieses Vertrauen zu erwerben und zu erreichen, dass der Hungerstreik tatsächlich abgebrochen wurde. Die Justizverwaltung eröffnete daraufhin ein Disziplinarverfahren gegen ihn und verfügte eine Strafversetzung. Alle leitenden Ärzte im Berliner Strafvollzug baten daraufhin um ein Gespräch mit dem Justizsenator, aber weder der Justizsenator noch der Senatsdirektor hatten Zeit für die beamteten Ärzte. Ohne Zweifel steht der Freitod Dr. Leschhorns in unmittelbarem Zusammenhang mit den Maßnahmen der Justizverwaltung. Deshalb nahm der diesjährige Deutsche Ärztetag in seine Empfehlungen auch ausdrücklich die Forderung auf: Von seiner beruflichen Schweigepflicht kann der Arzt grundsätzlich nur durch den Patienten oder andere geheimnisgeschützte Informanten befreit werden. Hierfür bedarf es entweder seiner ausdrücklichen Erklärung oder seiner stillschweigenden bzw. mutmaßlichen Einwilligung, und zwar auch für den Umfang der weiterzugebenden Information. Aus der Erklärung, mit der der Patient den Arzt von der Schweigepflicht entbindet, muss grundsätzlich hervorgehen, wem gegenüber über welchen Sachverhalt und zu welchem Zweck Auskünfte erfolgen. Über den in unserem Eingangsbeispiel erläuterten Fall des Bruchs der ärztlichen Schweigepflicht wegen angeblich rechtfertigenden Notstandes heißt es in den Empfehlungen des Deutschen Ärztetages: Die Befugnis des Arztes zur Wahrung eines höherwertigen Rechtsgutes, auch gegen den Willen des Patienten sein Schweigen zu brechen, muss auf Ausnahmefälle begrenzt bleiben, in denen ohne Mitteilung eine konkrete Gefährdung anderer Personen eintritt. Eine mögliche Eigengefährdung des Patienten reicht für ein Durchbrechen der Schweigepflicht nicht aus, es sei denn, er ist infolge Einschränkung seiner Einsichts- und Willensfähigkeit nicht in der Lage, seine Angelegenheiten selbst wahrzunehmen. Kaum weniger brisant als die Einschränkungen der ärztlichen Schweigepflicht im gerechtfertigten Notstand wurde auf dem Deutschen Ärztetag in Münster auch die Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten in der medizinischen Forschung diskutiert. Solche personenbezogenen Daten dürfen grundsätzlich mit Zustimmung der Patienten an Forschungseinrichtungen weitergegeben werden. In der Empfehlung des Ärztetages heißt es hierzu: Kein Arzt kann verpflichtet werden, personenbezogene Daten zu Forschungszwecken an Dritte weiterzugeben. In Konfliktfällen muss der Arzt nach bestem Wissen und Gewissen Güterabwägungen zwischen dem Forschungsziel einerseits und den Individualrechten der Patienten bzw. Probanden andererseits vornehmen und verantworten und die Ethikkommissionen der Ärztekammern anrufen. Der medizinische Datenschutz ist ebenso wie die ärztliche Schweigepflicht auf den Schutz der Privatsphäre ausgerichtet. Deshalb wehrten sich auch die Vertreter der ärztlichen Selbstverwaltungsorgane und Verbände bisher ganz energisch gegen die Pläne der vormaligen Gesundheitsministerin Anke Fuchs zur Errichtung eines bundesweiten Krebsregisters. Tatsächlich steht jedoch diesen Plänen nicht der Datenschutz, sondern das ärztliche Berufsrecht mit den Bestimmungen über die ärztliche Schweigepflicht im Wege. Nach dem ärztlichen Berufsrecht ist die Weitergabe der Patientendaten an das Krebsregister nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, die hier ausführlich zitiert wurden, entweder mit Einwilligung der Patienten oder nach Anonymisierung der Daten. Da die Krebsforschung jedoch wissenschaftlich begründet nur personenbezogene Daten mit Aussicht auf Erfolg zu Forschungszwecken einsetzen kann, bedarf es einer gesetzlichen Regelung, die die ärztliche Schweigepflicht zu diesem besonderen Zweck einschränkt. Diese Einschränkung der ärztlichen Schweigepflicht halten die vielen ärztlichen Berufsvertreter für einen gewagten Schritt weg vom Pfade des ärztlichen Ethos. Sie befürchten, dass die Bevölkerung offenbar von der Notwendigkeit eines Krebsregisters durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit überzeugt und dazu benutzt werden könnte, ihr noch weitaus diffizilere Register schmackhaft zu machen. Diskutiert werden Register über ansteckende Krankheiten, Missbildungen bei Säuglingen, Psychiatrieregister und Register über Problempersonen. Ein Register über Problempersonen wurde bereits im Zusammenhang mit dem Entwurf eines Gesundheitssicherstellungsgesetzes zur Unterstützung psychiatrisch-psychologischer Maßnahmen im Katastrophenfall vorsichtig erörtert. Bei der Organisation medizinischer Rettungsdienste für den Katastrophenfall wird meist stillschweigend unterstellt, dass das Sanitätspersonal und die Opfer stabil geblieben sind, sodass die Hilfe unter erprobten Bedingungen geleistet werden kann. Diese Annahme hat sich jedoch in der Praxis oft als unrichtig erwiesen. Durch plötzlich auftauchende Gefahren kommt es nicht selten zu Schreckreaktionen. Der seelisch Gesunde fängt sich schnell wieder und aktiviert seine Kräfte zur Gefahrenabwehr. Disposition und Konstitution jedes Menschen entscheiden dabei über das Ausmaß und die Folgen der Schrecksituation. Gefährlich wird es jedoch, wenn viele Menschen zugleich erschrecken. Pathologische Individualreaktionen einer Menschenmenge, deren Existenz bedroht ist, führen meist zu Summationsphänomenen, die in echte Panikbereitschaft umschlagen und sich in Gewaltakten, Sachbeschädigung und grobem Vandalismus manifestieren können. Im Banne von Leidenschaften deformieren sich solche informellen Gruppen nicht selten zur amorphen Masse, in der alles Handeln anonym, verantwortungslos bleibt und in emotionale, ungesteuerte Kollektivreaktionen mündet. Dann wird jede Intelligenz unterdrückt. Es triumphieren enthemmte Chaoten. Es regieren Besitzgier, Ideologie, Fanatismus, Hemmungslosigkeit und schrankenlose Dummheit als Leitmotiv dieser Kollektivreaktion, der Panik. Um zu verhindern, dass eine Panik entsteht und eine Katastrophe heraufbeschworen wird, wurde empfohlen, psychiatrisch-psychologische Daten über solche Problempersonen zu sammeln, die bereits wiederholt als enthemmte Chaoten in Erscheinung getreten sind und die deshalb im Ernstfall zu einer Gefahr für die Allgemeinheit werden könnten. Doch die Erfahrungen mit der Schutzhaft in der Nazizeit haben die Initiatoren solcher vorbeugender Maßnahmen veranlasst, auf ihre Forderung zur Preisgabe der Daten solcher Problempersönlichkeiten zu verzichten. Nicht verzichten wollen dagegen die gesetzlichen Krankenversicherungen auf die Auswertung der von den Ärzten zu Abrechnungszwecken auf den Krankenscheinen vermerkten Daten. Nach § 319a der Reichsversicherungsordnung soll die Mitglieds- und Leistungskartei im Wesentlichen der Ermittlung der Arbeitsunfähigkeitszeiten eines Versicherten dienen. Gleichzeitig wird jedoch eine lückenlose Erfassung aller Mitglieder samt mitversicherter Angehöriger gefordert, um, wie es heißt, mitgliedsbezogen die angefallenen Kosten zu speichern und sehr schnell wieder abzurufen. Den vom Bundesarbeitsministerium hierzu erarbeiteten Datenkatalog wies der Bundesverband der Ortskrankenkassen nur aus Kostengründen, nicht etwa aus Datenschutzvorbehalten, zurück. Die bereits gespeicherten Patientendaten sind so umfangreich, dass aus den Daten psychiatrisch behandelter Versicherter schon jetzt per Knopfdruck leicht jene herausgefiltert werden können, die unter katastrophenmedizinischen Gesichtspunkten als Problempersönlichkeiten gelten. Nicht nur Behörden und Gesetzgeber, auch der zunehmende Datenhunger der Krankenkassen bringen den Arzt mehr und mehr in erhebliche Konflikte bei der Wahrung seiner Schweigepflicht und beim Schutz von ihm erhobener Daten. Deshalb muss mehr denn je darauf geachtet werden, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verwaltungen und Sozialversicherungen nur im Rahmen einer engen Zweckbestimmung erfolgt. Wie gering die ärztliche Schweigepflicht von der vormaligen Bundesregierung geachtet wurde, zeigt das Krankenhauskostendämpfungsgesetz. Darin werden auch Krankenhausärzte verpflichtet, zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit der Krankenhauspflege Auskünfte zu erteilen, die in gravierender Weise den Schutz der persönlichen Daten des Krankenhauspatienten und die ärztliche Schweigepflicht tangieren. In Nordrhein-Westfalen ordnete der oberste Dienstherr der Ärzte in den Universitätskliniken sogar an, dass in Aufzeichnungen zum Nachweis der Arbeitsbelastung in Bereitschaftsdiensten die Namen der behandelten Patienten aufzuführen sind. Die Liste der Beispiele, in denen der medizinische Datenschutz gravierende Lücken aufweist, die ärztliche Schweigepflicht beeinträchtigt ist, ließe sich beliebig fortsetzen. Es ist daher kein Wunder, wenn das Sprichwort die Runde macht, dass der Datenschutz auch im medizinischen Bereich in der Bundesrepublik löchriger als Schweizer Käse ist. Um zu verhindern, dass die bedrückende Vision vom gläsernen Patienten grausame Wirklichkeit wird, müssen der medizinische Datenschutz und die ärztliche Schweigepflicht so bald wie möglich gesetzlich neu geregelt werden. Unter dem Titel »Der gläserne Patient oder der durchlöcherte Datenschutz in der Medizin« brachten wir heute im Forum der Wissenschaft eine kritische Bestandsaufnahme zum medizinischen Datenschutz. Autor war Karl-Heinz Wenzel. Es sprachen Inge Stolten, Gerd Lippert und Hasso Henke. Regie Ernst Friedrich Lichtenecker. Am kommenden Dienstag bringen wir eine kritische Diskussion der Thesen Alice Millers von Professor Andreas Flittner. Titel der Sendung: Antipädagogik oder eine kritische Erziehung.